Hammes hier von den Maltesern aus Köln. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Kollege ein paar technische Schwierigkeiten auf den Terminen davor hat. Da wollte ich fragen, ob Sie vielleicht noch am Montag Zeit hätten. Beim Hausnotruf der Malteser in Köln ist heute nicht viel los. Und so hat der Zivildienstleistende Michael Hammes Zeit, ein paar Termine für die kommende Woche abzusprechen. Dann soll bei einem neuen Kunden ein Notrufanschluss in der Wohnung gelegt werden. Wird er gedrückt, kommt ein Kollege vorbei, leistet erste Hilfe oder ruft den Krankenwagen. Ein spannender Job, sagt Michael Hammes. In den vergangenen 6 Monaten seiner Zeit als Zivi hat er schon einige dramatische Situationen erlebt. Es geht von Leuten, die geblutet haben, die einfach nur hingefallen sind, die man dann einfach nur aufheben musste, oder von Leuten, die sich zugekotet haben. Also da gibt es wirklich eine Reihe von vielen Dingen, die man halt erlebt, wo man halt auch wirklich starke Nerven für braucht. Michael Hammes hat im vergangenen Jahr Abitur gemacht, verweigerte den Wehrdienst und entschied sich für den 6-monatigen Einsatz als Zivildienstleistender. Rund 10 Euro bekommt er pro Tag für den Vollzeitjob. Nicht gerade viel, aber für ein paar Monate vor der Ausbildung reicht es, wenn man noch bei den Eltern wohnt. Außerdem habe er etwas gelernt, das mit Geld nicht aufzuwiegen sei, sagt Michael Hammes, Lebenserfahrung. Man kommt wirklich besser mit älteren Leuten klar. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich jetzt in der Familie nicht so viel Kontakt mit älteren Menschen habe. Und hier lernt man dann wirklich halt den Umgang mit älteren Leuten und lernt sie dann halt auch besser zu respektieren. Noch ein paar Wochen wird der junge Mann beim Hausnotruf arbeiten. Dann endet seine Dienstzeit und er wird eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker beginnen. Michael Hammes ist einer der letzten seiner Art. Denn zum 1. Juli wird die Wehrpflicht ausgesetzt und damit auch der Zivildienst. Im vergangenen Dezember beschloss das Bundeskabinett auf Initiative des damaligen Verteidigungsministers zu Guttenberg ein entsprechendes Gesetz. Für die Umsetzung blieb nur ein knappes halbes Jahr Zeit, zum Leidwesen der Sozialverbände und karitativen Einrichtungen. Denn die müssen sehen, wo sie kurzfristig Ersatz für 90.000 Zivis pro Jahr herbekommen, kritisiert Wilfried Theissen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Nordrhein-Westfalen. Wir sind als Wohlfahrtsverbände genauso überrumpelt worden wie letztlich die gesamte Gesellschaft. Ich bin auch ganz bestimmt der Meinung, dass das in einem viel zu schnellen Tempo gemacht wird. Man hätte sich bei so einer Umstellung deutlich mehr Zeit nehmen müssen, um das mit einem vernünftigen Übergang hinzubekommen. Ein Vorwurf, den der Bundesbeauftragte für den Zivildienst Jens Kreuter nicht gelten lassen will. Schließlich sei der Zivildienst schon immer an den Wehrdienst gekoppelt gewesen. Und dass dieser ausgesetzt werden würde, sei schon im vergangenen Herbst bekannt gewesen. Genug Zeit für die Verbände, sich auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen. Außerdem hätte ein längerer Vorlauf nichts an der Problematik geändert, meint Jens Kreuter. Wenn dieses Jahr ein Gesetz gekommen wäre, in dem drinnen gestanden hätte, nächstes Jahr wird die Wehrpflicht und der Zivildienst ausgesetzt, was hätten denn die jungen Männer gemacht? Die wären doch nicht dieses Jahr alle noch zum Zivildienst angetreten, sondern die hätten alle versucht, sich um ein Jahr zurückstellen zu lassen. Da gibt es auch immer gute Gründe dafür, irgendwas jetzt noch gerade machen muss, in der klaren Perspektive dann eben gar nicht zum Dienst antreten zu müssen. Also das hätte den Einsatzstellen, den Sozialeinrichtungen, das Leben überhaupt nicht leichter gemacht, sondern im Gegenteil viel, viel komplizierter. Jetzt wissen wir alle seit letztem Herbst, dass das auf uns zukommt. Es war auch lange Zeit, sich darauf einzustellen. Viele haben das auch getan. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Außerdem ist seit vergangenem Dezember klar, es wird Ersatz geben für die Zivildienstleistenden, und zwar durch den neuen Bundesfreiwilligendienst, kurz BFD. Das ehrgeizige Ziel: 35.000 freiwillige Buftis sollen gegen ein geringes Taschengeld künftig die Arbeit in Altenheimen, bei Fahrdiensten oder in Behindertenwerkstätten übernehmen. 350 Millionen Euro sollen dafür zur Verfügung stehen und damit 50 Millionen mehr als noch beim Zivildienst. Der Zusatzbetrag soll für Seminare und Fortbildungen der Freiwilligen genutzt werden. Ab heute geht es darum, junge Menschen zu begeistern für den Bundesfreiwilligendienst. Da darf es keine Weihnachtsfeier mehr in einem Seniorenheim geben, ohne dass gefragt wird, hat Ihr Enkel denn schon mal überlegt, nach dem Abi bei uns ein Jahr Bundesfreiwilligendienst zu geben? Doch ganz so einfach, wie Bundesfamilienministerin Christina Schröder im Dezember meinte, war es dann doch nicht. Schließlich dauerte es noch bis April, bis das Gesetz für den neuen Freiwilligendienst in Kraft trat. Bis dahin wusste niemand, auf welcher rechtlichen Grundlage die neuen Mitarbeiter geworben werden sollten. Nun sind immerhin die Rahmenbedingungen klar. Der Bundesfreiwilligendienst steht Männern und Frauen jeden Alters nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht offen. Der Einsatz dauert in der Regel 12, mindestens 6 und höchstens 24 Monate. Der Bundesfreiwilligendienst ist grundsätzlich vergleichbar einer Vollzeitbeschäftigung zu leisten. Sofern die Freiwilligen älter als 27 Jahre sind, ist auch Teilzeit von mehr als 20 Wochenstunden möglich. Doch der Teufel steckt im Detail. Fast jede Woche verschickt das Bundesfamilienministerium derzeit eine überarbeitete Version des Vertrags. Und noch immer gibt es offene Fragen. Zum Beispiel hieß es zunächst, der Zuschuss des Bundes für jede offene Stelle würde rund 550 Euro betragen, allerdings ohne Anspruch auf Kindergeld. Dann setzten die Verbände durch, dass dieses für Freiwillige bis 27 doch weiter gezahlt wird. Nun muss der Zuschuss wieder neu berechnet werden. Bis wann das geschehen soll, ist nicht klar, kritisiert Wilfried Theissen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Bislang weiß noch niemand, ab wann das vorgesehen ist, wann sozusagen auch der gesetzliche Rahmen dafür geschaffen wird, sodass wir im Augenblick davon ausgehen, dass möglicherweise, wenn Startbeginn 1.7., werden einige junge Leute den Bundesfreiwilligendienst beginnen, ohne zu wissen, ab wann denn tatsächlich der Kindergeldanspruch greift. Der würde dann zwar wieder rückwirkend wahrscheinlich gewährt werden, aber das sind, finde ich, gravierende Unklarheiten, die da noch bestehen. Ja, herein. Hallo Klaus. Guten Tag. Hör mal, mich hat gerade ein Herr angerufen, ein Interessent für einen Bundesfreiwilligendienst, und zwar ein etwas älterer Herr vom Baujahr 64. Ja. Der hat mir auch direkt seinen Lebenslauf geschickt. Würde vielleicht für deinen Bereich passen. Gerne, schau ich mir an. Oder einfach mal gucken, für welchen Bereich er passt. Ist ja bei diesen älteren BFD dann immer so, muss man mal gucken. Die haben ja schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ob man da was Passendes für die findet. Gerne. Danke dir. Lutz Grundmann ist beim Arbeiter-Samariter-Bund in Düsseldorf für die Freiwilligen zuständig. Bei ihm gehen die Bewerbungen ein und er verteilt sie an seine Kollegen bei den mobilen Diensten oder beim Hausnotruf. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich Akten und Briefe, weil er seit Wochen zu kaum etwas anderem mehr kommt, als sich um die Zivi-Nachfolger zu kümmern. Vor einer Woche sind die ersten zum Unterschreiben gekommen und die derzeit dann neue Fassung war eine Stunde vorher fertig und ist mir zugemailt worden. Und ich denke, die wird auch noch mehrmals überarbeitet werden. Gerade mal 6 Wochen vor der geplanten Einführung hingen die ersten Werbeplakate für den Freiwilligendienst. Eine Internetseite informiert über die Konditionen und bietet eine deutschlandweite Stellenbörse, sortiert nach Tätigkeitsfeld und Bundesland. Einer der ersten, der dem Aufruf gefolgt ist, ist Alexander Krudewig aus Siegburg. Der Abiturient wird ab August in einem Kinderheim mitarbeiten. Ich wollte ja eigentlich Zivildienst machen, aber der ist ja weggefallen. Und dafür gibt es jetzt den Bundesfreiwilligendienst. Und da habe ich mir halt überlegt, das ist ja generell für jemanden eine gute Chance, halt, wenn jemand nicht weiter studieren möchte, dass er ja noch Zeit hat, um zu überlegen, was er studieren will, wo er studieren will. Aber ich persönlich sehe ihn als Chance, weil ich mache ja im Kinderheim meinen Bundesfreiwilligendienst und weil ich später als Lehrer arbeiten möchte, ist das eine gute Erfahrung, denke ich, für mich, mit Kindern einen Umgang zu haben. Und deswegen denke ich mal, es ist eine gute Chance für mich. Seit Beginn der Werbekampagne unterschreiben pro Woche rund 250 Interessenten einen Vertrag für den neuen Bundesfreiwilligendienst. Zahlen, die Bundesfamilienministerin stolz verkündet. Sie ist sicher, bis 2012 wird die Marke von 35.000 erreicht. Dabei verweist die Ministerin gern auf die langjährigen guten Erfahrungen mit anderen Freiwilligendiensten in Deutschland. Hallo, bitte schön. Ich soll Pfingstrosen und orangene Rosen abholen. Wie jeden Tag ist Jemile Exner in Düsseldorf auf Einkaufstour. Die 18-Jährige erledigt Besorgungen für ältere Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Im Auftrag des Arbeiter-Samariter-Bundes versorgt sie für ein Taschengeld von rund 150 Euro bis zu 4 Kunden täglich. Jemile Exner hat im vergangenen Jahr ihren Realschulabschluss gemacht. Im August will sie eine Ausbildung als Erzieherin beginnen. Die Zeit dazwischen überbrückt sie mit einem freiwilligen sozialen Jahr, kurz FSJ. Ich wollte halt gerne mal gucken, wie das so ist mit älteren Leuten, mit Hilfebedürftigen, weil das halt auch so Soziales ist und macht schon Spaß auf jeden Fall. Das FSJ gibt es schon seit den 60er Jahren. Es wird auf Länderebene organisiert und ist zu einer festen Institution geworden. Außerdem gibt es das Freiwillige Ökologische Jahr und den Freiwilligendienst im Ausland. Die Altersgrenze liegt bei 27. Susanne Rindt vom Institut für Sozialarbeit hat eine Studie über die verschiedenen Angebote für Jugendliche verfasst. Was die Platzzahlen angeht, haben wir es in den letzten Jahren mit einem stetigen Zuwachs zu tun. In den 60er Jahren hat es noch so etwa gut 1000 Plätze pro Jahr gegeben oder 1000 Freiwillige, junge Freiwillige gegeben, meistens junge Frauen, die ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben. Wir sprechen jetzt in dem Bereich freiwilliges soziales und freiwilliges ökologisches Jahr von über 40.000 Plätzen im Jahr. Angesichts dieser Zahlen ist sich der Bundesbeauftragte Jens Kreuter, der künftig nicht mehr für die Zivis, sondern für die Buftis zuständig ist, sicher. Ab Juli wird es keine gravierende Lücke beim Bundesfreiwilligendienst geben. Schließlich hätten schon 14.000 Zivis freiwillig über den 1. Juli hinaus ihr Engagement verlängert. Zudem sei die Zahl von 35.000 zusätzlichen Freiwilligen nicht aus der Luft gegriffen. Die Zahl kommt ja nicht von uns, sondern als das Ganze losging, haben wir diejenigen gefragt, die sich damit auskennen, nämlich diejenigen, die bisher Freiwilligendienste durchgeführt haben, die Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres. Das sind genau die Wohlfahrtsverbände, die jetzt schreien. Die haben erklärt, dass es seit Jahren kontinuierlich 70.000 Bewerbungen für die Freiwilligendienste gibt. Das haben wir als Grundlage genommen und haben gesagt, gut, es gab bisher 35.000 FSJ-Plätze, 35.000 mussten nach Auskunft der Wohlfahrtsverbände weggeschickt werden. Wir wollen nichts anderes, als allen, die sich engagieren möchten, künftig auch einen Platz zur Verfügung zu stellen und es zu fördern. Hinzu kommt ein weiteres Argument. Dadurch, dass der Zivildienst in den vergangenen Jahren immer weiter verkürzt wurde, klagten die Träger zunehmend darüber, dass 6 Monate kaum ausreichten, um jemanden ordentlich einzuarbeiten. Kaum konnten die jungen Männer selbstständig arbeiten, waren sie auch schon wieder weg. Und das wird beim Bundesfreiwilligendienst vermutlich oft nicht anders sein. Inzwischen sehen zwar auch die Sozialverbände und Hilfsorganisationen nicht mehr komplett schwarz, wenn sie auf die Zeit nach dem 1. Juli angesprochen werden. Dennoch, merken werden es die Kunden schon, wenn es keine Zivis mehr gibt, sagt Lutz Grundmann vom Arbeiter-Samariter-Bund. Es wird sicherlich so ein bisschen überall reduziert werden. Also ich habe eben in letzter Zeit keine neuen Kunden mehr aufnehmen können in dem Bereich, so dass wir für die Kunden, für die wir da sind, da waren, jetzt noch weiter da sein können, hauptsächlich für unsere Pflegekunden oder Hausnotrufkunden, die dann das als ergänzende Leistung kriegen. Aber ich habe halt ganz viele Anfragen gehabt, auch von anderen Diensten, die keine Zivis mehr haben, wo Leute wechseln wollten. Die musste ich dann leider ablehnen. In anderen Dienstbereichen sieht es unterschiedlich aus. Im Rettungsdienst, Krankentransport haben wir genug Leute, die das machen wollen, die später zum Beispiel Medizin studieren wollen, zur Feuerwehr wollen. Für die ist es schon ein Einstieg. Die kriegen schon einen ganzen Teil an Ausbildung im Rahmen des FSJs oder Bundesfreiwilligendienstes. Gibt aber sicherlich auch Bereiche, für die das schwieriger wird und wo es dann Einschnitte geben wird. Seit die Vertragsbedingungen halbwegs klar sind, werben auch die Verbände mit Broschüren und Infoveranstaltungen für den Freiwilligendienst. Sie hoffen nun vor allem auf die Kurzentschlossenen, die keinen Ausbildungs- oder Studienplatz finden oder wegen des Numerus Clausus Wartesemester sammeln wollen. Für Prognosen ist es allerdings noch zu früh, meint Sabine Ulonska, die bei den Maltesern in Köln für die Arbeit mit Freiwilligen zuständig ist. Man muss einfach mal schauen. Es gibt so viele Unbekannte in diesem ganzen Geschäft. Also zum Beispiel, wie sich die doppelten Schulabgangsjahrgänge auswirken werden. Werden da viele Leute auf der Straße stehen und sagen, ich habe keinen Studienplatz gefunden, ich habe keinen Ausbildungsplatz gefunden, ich brauche einfach mal ein Jahr sinnvoll zu überbrücken. Aber wie wird das in den Bundesländern sein, wo das erst nächstes Jahr ansteht? Da werden ganz viele junge Leute sagen, auf keinen Fall werde ich ein Jahr dazwischen schieben, damit ich nicht in diesen doppelten Jahrgang reinkomme. Also das sind ganz viele Unbekannte, die wir im Augenblick nicht einschätzen können. Um die Verwirrung komplett zu machen, freiwilliges soziales und freiwilliges ökologisches Jahr bleiben weiterhin parallel zum neuen Bundesfreiwilligendienst bestehen. Der Bundesbeauftragte Jens Kreuter erklärt den Grund. Das FSJ und das FÖJ werden von den Ländern verwaltet. Während beim Bund das Geld frei wird, das durch die Aussetzung des Zivildienstes jetzt zur Verfügung steht. Die Länder haben, was ich sehr nachvollziehbar finde, gesagt, wir wollen nicht das FSJ an den Bund komplett abgeben, sondern wir wollen das selber weiter pflegen in unseren Zuständigkeiten. Und umgekehrt ist es finanzverfassungsrechtlich einfach nicht möglich, dass der Bund ein Länderprogramm in so hohem Maße fördert. Und da es nun sicher noch länger gedauert hätte, wenn man nun dran gegangen wäre, das Grundgesetz zu ändern oder die Finanzverfassung in Deutschland neu zu sortieren, war klar, wir müssen da ein aufeinander bezogenes und ganz eng miteinander abgestimmtes gemeinsames Angebot machen. Der schwache Trost für verwirrte Interessenten? Die Bedingungen beider Programme sind nahezu identisch. Die meisten Einrichtungen bieten auch beide Varianten an. Die einzige wirkliche Neuerung? Beim Bundesfreiwilligendienst können auch Menschen mitmachen, die älter als 27 sind. Hallo Volker. Wie geht's dir heute? Liebevoll streichelt Frank Schulte Volker über den Rücken. Es ist Mittwochmorgen, kurz nach 9. Wie jeden Morgen beginnt Frank Schulte seinen Dienst im Café Cultura, einem Treffpunkt für geistig Behinderte der Sozialbetriebe Köln. Seit 4 Monaten arbeitet der 48-Jährige jeden Tag dort mit. Auch für ältere Interessenten wie ihn gibt es bereits seit 2009 die Möglichkeit, gegen eine geringe Aufwandsentschädigung einen Freiwilligendienst aller Generationen zu absolvieren. Dauer mindestens 6 Monate, Umfang mindestens 8 Stunden pro Woche. Die Stelle fand Frank Schulte über die Kölner Freiwilligenagentur, die Interessenten und Träger zusammenbringt. Ist noch ganz müde, oder? Oh, heute hat er keine Lust, das ist schon mal so. Ja. Was ist denn los? Was ist passiert? Frank Schulte ist gelernter Holztechniker. Mitte der 90er ging er als Entwicklungshelfer nach Afrika. 2006 kam er zurück und sucht seither eine feste Anstellung. Das ist einfach so gewesen, dass ich seit längerem arbeitslos gewesen bin und dann ja, irgendwo das Gefühl hatte, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Und daraus ist der Gedanke einfach gewachsen, mit meiner Freizeit etwas anzufangen. Ich habe dann im Internet recherchiert nach gemeinnützigen Tätigkeiten und bin dann eigentlich zufällig auf die Kölner Freiwilligenagentur gestoßen. Die Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren, ist groß. Etwa jeder Dritte arbeitet langfristig in zivilgesellschaftlichen Einrichtungen mit. Besonders beliebt sind Sportvereine, aber auch Schulen, Kindergärten und die Feuerwehr. Das Bundesfamilienministerium veröffentlicht regelmäßig eine Studie darüber, die sogenannte Freiwilligen-Survey. Nach wie vor ist das freiwillige Engagement bei Männern, Erwerbstätigen, jungen Leuten in der Ausbildungsphase, bei höher gebildeten und bei Menschen mit einem gehobenen Berufsprofil erhöht. Gestiegen ist das Engagement bei Menschen mit Kindern und Jugendlichen im Haushalt, vor allem aber bei älteren Menschen. Arbeitslose, Menschen mit einfachem Sozial- und Bildungsstatus und solche mit einem Migrationshintergrund üben deutlich weniger als im Durchschnitt der Bevölkerung freiwillige Tätigkeiten aus. Die große Herausforderung für die Politik und Sozialverbände ist daher, genau diese Bevölkerungsgruppen für ein freiwilliges Engagement zu gewinnen. Susanne Rindt vom Institut für Sozialarbeit hat sich unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie man bei Hauptschülern das Interesse wecken kann. Es reicht nicht, Flyer irgendwo auszulegen oder einen Radiospot zu schalten. Also man muss da auf ganz unterschiedlichen Wegen dorthin gehen, wo die Jugendlichen sind. Das können Schulen sein, das können Ausbildungsmessen sein, das können aber auch Organisationen sein oder Träger, die mit den Jugendlichen schon arbeiten, zum Beispiel Migrantenorganisationen. Es können aber auch Angebote aus der Jugendhilfe sein, wie Jugendzentren und so weiter. Es braucht Multiplikatoren, also es braucht Menschen, die sich für dieses Thema Freiwilligendienste gewinnen lassen und die diese Informationen weitergeben und für diesen Weg, für dieses Bildungs- und Orientierungsangebot, was ja wirklich einen ganz hohen Wert hat, werben. Gut, alles klar, dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen Tag. Der Zivi Michael Hammes hat seinen Dienst beim Hausnotruf für heute beendet. Noch ein paar Wochen wird er bei den Maltesern in Köln arbeiten, dann beginnt seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Der junge Mann freut sich auf die Lehre. Für ihn war der Zivildienst auch eine Orientierungshilfe. Schließlich hatte er nach dem Abitur durchaus mit dem Gedanken gespielt, später im Rettungsdienst zu arbeiten. Doch als Zivi merkte er, wie hart die Arbeitszeiten in diesem Beruf sind. Die Zeit beim Hausnotruf möchte er nicht missen. Freiwillig hätte er den Job nach dem Abitur allerdings nicht gemacht. Ich habe wirklich noch drauf spekuliert, dass ich dann nicht noch einberufen werde jetzt hier zum Zivildienst, sondern dass das alles an mir vorbeigeht. Ich musste diese Erfahrung machen. Ich bin auch froh drüber im Endeffekt. Aber wenn ich es jetzt nicht hätte machen müssen, dann würde ich es auch nicht machen.